Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Volkstädt, 12. Juni 1788. Deine Reise nach dem Karlsbad finde ich sehr vernünftig, aber die Gründe, die dich dazu nötigen, beunruhigen mich, dass du bei deinem Temperament, deiner Konstitution und deiner Leichtigkeit zu existieren zähes Blut machen sollst und an Verstopfung der Leber laborieren, will mir nicht in den Kopf. Auf jeden Fall wenigstens musst du dich ja gleich von den ersten Anfängen warnen lassen, das Übel nicht zu vernachlässigen. So wie ich deine körperliche Konstitution beurteile, so hast du eine etwas weiche, reizbare und darum immer etwas schwächliche Nervenkraft, die bei dir, wie ich aus Erfahrungen weiß, bei dem kleinsten Reize, der entweder aus dem Gemüt oder aus physischen Unordnungen kommt, sogleich aufgeregt wird. Dir ist also Stärkung der festen Teile nötig, aber sie muss durch eine gelinde auflösende Methode allmählich vorbereitet und unterstützt werden, weil hier schon Verschleimungen entstanden sind und also eine zu schnelle Stärkung und Konstriktion der Kanäle diese nur einsperren würde. Ich habe zu wenig Kenntnis der spezifischen Kräfte des Karlsbads, um es auf dich anwenden zu können, aber bloß im Allgemeinen betrachtet muss es dir zuträglich sein. Ich wollte, dass du mehr Vegetabilien in deine Diät mischtest und über Tische immer ein oder zwei Gläser Wein tränkest, um deine Zirkulation frischer und leichter zu machen. Hier ein Pröbchen Medizin, verzeih mir's, ich will wahrlich nicht an dir fuschen, aber ich glaubte, dass meine Bekanntschaft mit dir überhaupt mir einige Aufschlüsse über deine Animalität könnte gegeben haben, die einem landfremden Praktikus nicht so leicht zu Gesichte liegen. Aus Weimar, soviel ich weiß, wird niemand ins Bad gehen, der dich interessieren könnte. Ein Herr geheimer Regierungsrat von Schad mit seiner Frau hat sich's vorgenommen. Er selbst ist ein armer, verrufener Sünder, dessen erster Debüt dir alle meine Vorerinnerungen ersparen wird. Aber seine Frau dürfte dich doch interessieren. Ein feines, schlaues, einschmeichelndes Geschöpfchen, nicht ohne Geist, nicht ohne Genie sogar, eine Espèce von Dichterin, wovon ich einige niedliche Pröbchen gesehen habe, dabei kokette und sehr begehrlich obendrein. Kurz ein sinnlich spirituelles Wesen, das einem im Bade besonders nicht Langeweile machen muss. Zugleich hat sie eine gewisse Delikatesse und Feinheit des Umgangs, die gefällt und die noch mehr gefallen würde, wenn man ihr nicht das ängstliche Bestreben abmerkte, zugefallen, dass sie ihrerseits durch Räucherwerk und Schmeicheleien zu erhalten sucht. Ihr Mann ist der Frau von Stein und der Imhof-Bruder. In dieser Familie sind die Weiber gescheit und die Männer dumm bis zum Sprichwort. und sie ist eine Nièce der Gräfin Bernstorff. Sprichst du sie, so sage ihr, dass du mich kennst. Möglich ist's übrigens doch, dass noch jemand sich entschließt, die Partie mitzumachen. Sogar Charlotte hatte den Einfall, dies Jahr ins Karlsbad zu gehen, aber es hat keinen Anschein mehr, dass sie ihn ausführen wird. Ja, so, fast hätte ich das Schönste vergessen. Mademoiselle Schröder wird hinkommen. Gesagt ist es wenigstens worden, denn ich weiß, dass ich mich gewundert habe, wovon sie die Dépens macht, und eben fällt mir's ein, ich hab's von der Schmidt, also dürfte wohl ein bisschen Médisance mit unterlaufen. Aber um dir eine sogar interessante Nachricht mit Gewissheit zu geben, will ich morgen an sie schreiben. Dass Herder nach Italien geht, wirst du aus der Zeitung wissen. Es ist keine bloße Zeitungsnachricht. Charlotte schreibt mir's als gewiss. Goethe wird auf den 20. Julius erwartet. Man ist sehr begierig, ob er bleiben wird. Der Hofrat Vogt ist jetzt in die Kammer versetzt und Schmidt dabei Präsident geworden. Schade, dass deine Karlsbader Reise nicht um ein Jahr später fällt. Wie schön wär's, wenn ich euch da überraschen könnte. Aber so gut wird mir's dies Jahr nicht. Ich machte nach dem Augenblicke, wo ich anfangen kann, Schulden zu bezahlen, und dieses will erschrieben sein. Gottlob, ich habe Mut, und das wird mir denn auch Sukzess verleihen. Jetzt dank ich dem guten Zufall, der mir den Geisterseher zuführte. Lache mich aus, so viel du willst, ich arbeite ihn ins Weite, und unter 30 Bogen kommt er nicht weg. Ich wäre ein Narr, wenn ich das Lob der Toren und Weisen so in den Wind schlüge. Göschen kann mir ihn gut bezahlen. Den Menschenfeind hab ich auch wieder in den Vordergrund gerückt und hoffe, ihn auf den Oktober geendigt zu haben. Ich will mich nicht so sehr um Details bekümmern. Endlich kommt doch wohl eine Zeit, wo ich etwas ganz ohne Nebenrücksicht schreiben kann. Für die nächsten Jahre genug, wenn ich nur nicht zurückgehe bei dem Publikum. Aber vorwärts muss es ja immer. Im 10. Juni der Allgemeinen Literaturzeitung wirst du eine Rezension des Carlos finden. Hufeland sagte mir, dass 3 Rezensenten den Carlos ausgeschlagen hätten. Diese Rezension, sie nimmt das ganze Zeitungsblatt ein und ist noch nicht geendigt, verrät einen jungen Mann von vielem Feuer. Ich kann sie jetzt noch nicht ganz schätzen, weil die Fortsetzung noch zurück ist. Du willst wissen, was ich rezensiert habe, diesmal lauter Unbedeutendes. Im Monat April und Mai, erstens Friedrich der Große, ein Gemälde, Seite 212, zweitens Dyanasore oder die Wanderer, Seite 204, 205, drittens Enzyklopädie von Hoff, Seite 219, viertens Beiträge von Eckartshausen, Seite 216. Fünftens, historische Nachrichten und Lebensjahre Friedrich des Zweiten von Herzberg in den literarischen Nachrichten vom Mai, Seite 277. In der Pandora, die nun bald herauskommt, findest du auch ein Gedicht von mir, die berühmte Frau. Dein Urteil über die Götter Griechenlands muß ich noch nachholen, was du von gesuchten Namen sagst, dürfte mich nicht treffen. Ich mußte ja, um keinen Mischmasch zu liefern, alle römische Benennungen vermeiden, weil ich nur von Griechenland rede, so statt Ceres Demeter, statt Aurora Hemera, statt Proserpina Persephone, statt Luna Selene, statt Apollo Helios, nicht zu rechnen, dass ich gern die gewöhnlichen Namen vermied, die mich durch ihre Trivialität anekeln. Mit Ganymeda allein habe ich mir etwas herausgenommen, weil das Wort ungemein schön fließt und ich vier Silben brauchte, ein Epithet, aber nicht gern mochte. Die Note aus Pausanias ist ohne mein Angeben von Wieland beigesetzt worden. Mir gefällt dies Gedicht sehr, weil eine gemäßigte Begeisterung darin atmet und eine edle Anmut mit einer Farbe von Wehmut untermischt, und just diese scheint flacher auf dich gewirkt zu haben. Meine liebsten Stellen sind die 1, 2, 3, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 20, und zwar weniger der Gedanken wegen als wegen des Geistes, der sie eingab und, wie ich glaube, darin atmet. Was du über die Fortsetzung des Geistersehers sagst, mag wohl wahr sein. Die Auflösung durch den Sizilianer ist allerdings gezogen, aber in solchen Fällen kann man kaum zu deutlich sein. Und was für Ursachen sollte ich gehabt haben, gerade hier den besten Leser im Auge zu haben und mich um einen Bogen Honorarium zu bringen? Der zweite Artikel deines Briefes, das projektierte Journal, verdient eine eigene Beleuchtung. Kann ich heute noch dazu kommen, so schreib ich dir darüber und lege es bei. Jetzt lebe wohl und gib mir bald gute Nachrichten von dir und den anderen. Ich bin von meinem Katarrh wieder genesen und befinde mich gar wohl hier. Lebe wohl. Es. Schreibe mir recht bald und ausführlich. Ich lege noch ein Postskript bei. Das Hutfutteral soll nicht vergessen werden. Postskriptum für die Grundlage eines Journals, das man in viele Hände bringen will, ist dein Plan offenbar zu ernsthaft, zu solid, wie soll ich sagen, zu edel. Betrachte alle Journale, die Glück gemacht haben, und sieh nach, wodurch sie's gemacht haben. Unsere philosophischen Briefe in der Thalia sind ein Beispiel eines nach deinem Plane äußerst zweckmäßigen und schönen Produktes. Wie viele Leser haben sie gefunden? Gingen wir also von deiner Idee aus, so müssten wir es uns ja nicht anmerken lassen. Kalliostros und Starks, Flamels, Geisterseher, geheime Chroniken, Reiseberichte, allenfalls pikante Erzählungen, flüchtige Wanderungen durch die jetzige politische und in die alte Geschichtswelt, das sind Objekte für Journale. Vor allen Dingen müssten wir es uns zum Gesetz machen, unseren Stoff entweder aus dem Moment, das heißt aus dem Neuesten zu wählen, was bei der Lesewelt eben im Umlauf ist, oder aus den entlegensten Feldern, wo wir durch das Bizarre und Fremde Eingang finden würden. Ich sage dieses gar nicht, um deine Idee wegzuresonieren. Nur müssen wir das Glück, wenigstens das erste Glück des Journals, nicht von ihr erwarten. Hat dieses einmal Possess von der Lesewelt genommen, so kann deine Idee ihm die Dauer vielleicht sichern. Interessante, leicht und elegant behandelte Situationen, Charaktere und so weiter, aus der Geschichte erdichtete moralische Erzählungen, Sittengemälde, dramatische Vorstellungen, allenfalls populäre und dabei gefällige Ausführungen philosophischer, vorzüglich moralischer Materien, Kunstkritiken, satirische Schilderungen, meißnersche Dialoge und dergleichen müssten unser Debüt sein. Vor allem anderen aber muss, erstens, der Buchhändler das Seinige tun, um dem Journal Ausbreitung zu geben. Zweitens muss es rasch und präzise aufeinander folgen. Drittens, im Preise nicht zu hoch sein. Und viertens, womöglich sich durch interessante Namen empfehlen. Mein Name gilt freilich, aber doch nicht gerade bei allen Klassen, um deren Geld es uns zu tun ist. Bei denen muss man zum Beispiel einen Garve, Engel, Gotter oder einen Biester und seines Gelichters, ich meine nicht die Menschen selbst, sondern ihre Arten, affichieren. Vielleicht, dass es mir gelingt, Herder, wenn er aus Italien zurück ist, durch große Preise zu locken. Vielleicht komme ich mit Goethe in Verbindung. Von Gotter dächte ich auch Beiträge zu erhalten. Meine Hauptidee ist, wirklichen Gehalt der Autoren und Sachen womöglich zur Lockspeise zu machen, diese aber in Modenstoff arbeiten zu lassen. Die Hauptfrage wird nun diese sein. Göschens Vorteil und Wunsch ist es, ein gangbares, jeden Monat rentierendes und akkurat erscheinendes Journal zu verlegen. Der unsrige ist, den meisten Anteil daran zu haben und es gut bezahlt zu bekommen. Ein ganz neues hat zu diesem Zweck einen weit schwereren Weg. Das Archenholzsche ist im Gange, aber die Zeit, wo er es aufgibt, ist unbestimmt und, aufrichtig zu reden, ich möchte ihm nicht gern sukzedieren. Die Thalia, sagst du, bezahlt die Unkosten gut. Innerhalb 5 Monaten erscheinen wenigstens noch 3 Hefte, wo in jedem 3 bis 4 Bogen Geisterseher sind, auch in einem Szenen aus einem Schauspiel. Dies muss nun entscheiden, ob die verlangte Wirkung nicht von der Thalia zu hoffen ist. Fängt diese an, sich besser zu vergreifen, so drücke ich nach, was ich nur kann, und kündige dann mit dem letzten Dezemberstück einen regulären Fortlauf und den erweiterten Plan des Journals mit den berühmten Namen seiner neuen Mitarbeiter an. Zugleich lasse ich die ersten 5 bis 6 Lieferungen den neuen Titel, den wir zweckmäßiger finden werden, bei dem alten mit fortgehen, dass man sich daran gewöhnt, beide für ein Buch zu halten, und alsdann erst nehme ich ihm förmlich seinen vorigen Namen und gebe so viele Abdrücke von dem neuen Titel, als von dem ganzen Journalhefte heraus sind, dass derjenige, der Ordnung liebt, am Ende nur ein Journal hat. In dieses Journal nun kannst du geben, was du willst und wie du mit Göschen übereinkommst. Ich verpflichte mich, etwas in jedes Heft zu geben und im Ganzen wenigstens 25 Bogen des Jahres, aber er muss mir 3 Louisdor für den Bogen bezahlen, die ich an Originalarbeiten im Drama, Gedicht und in Erzählungen liefere. Ich glaube, dass ich das mit Recht fordern kann, weil dieserlei Aufsätze mir erstlich mehr als einem anderen die seinigen kosten, weil ich die Momente dazu abwarten muss, weil sie auf seiner Seite dem Debit des Journals gewiss nützen und weil mir ein anderer das angeboten hat, was ich sonst gebe, bezahlt er mir wie sonst. Dafür nun gebe ich dem Journal, wie gesagt, wenigstens 25 Bogen Originalarbeit. Ich gebe ihm, wenn man das wünscht, meinen Namen, treibe berühmte Mitarbeiter zusammen. Versteht sich keine solche Anzahl, die merklich ins Geld greift, und kurz tue alles, was der Verleger zur Aufnahme des Journals durch mich erhalten kann. Dir bleibt dann der größere Teil der Aufsätze, für deren Herbeischaffung ich dich und deinen Genius sorgen lasse. Nur, Herr Oberkonsistorialrat, mit dem Publikum alsdann nicht gespaßt, sondern hübsch, wie es einem rechtschaffenen Kutschpferde von Journalisten zukommt und wie ich es meinerseits gewiss auch tun werde, bei der Stange geblieben und nicht gleich bei der ersten Station niedergefallen. Wenn du dich nicht während der 6 nächsten Monate lieber aufs künftige Jahr füttern willst, so kannst du mir gleich jetzt Aufsätze in die Thalia geben, die dir Göschen wie mir bezahlen soll. Den Merkur werde ich nie ganz aufgeben. Ich weiß, warum es